Fußnote. Das Experiment wurde vielfach nachgestellt und dokumentiert. Andere Wissenschaftler fanden allerdings heraus, dass man die Ergebnisse etwas falsch interpretiert hatte. Die im Experiment gemessene Willensstärke wurde mit schulischem Erfolg in Zusammenhang gebracht, und so kam man zu der Schlussfolgerung, mehr Willensstärke führe zu besseren Noten. Allerdings ließ man dabei die Einkommensverhältnisse der Familien unberücksichtigt. Das wäre allerdings wichtig gewesen, denn im Test griffen Kinder aus armen Haushalten schneller zur sofortigen Belohnung, weil sie bereits früh das Gefühl von Unstetigkeit und Unsicherheit kennengelernt hatten. Fazit: Wer Angst um seine Zukunft hat, nimmt, was er kriegen kann. Mit mehr Sicherheit lernt es sich einfacher und erfolgreicher. Die bisherige Forschung zum bedingungslosen Grundeinkommen bestätigt diese These übrigens. Wer in seiner Selbsterzählung finanzielle Unsicherheit ausklammern kann, hat mehr Muße, um sich zum Protagonisten biografischer Abenteuer zu machen. Ende der Fußnote. Die Volkswirtschaftslehre entwickelte daraufhin das Konzept der Zeitpräferenz, welches erklärt, warum wir Konsum in der Gegenwart dem in der Zukunft vorziehen. Hier hallt das Echo aus Kapitel 3 nach. Unsere Endlichkeit und damit unser Sinn für ein Vorher, ein Jetzt und ein Nachher verführen uns immer wieder zu irrationalen Entscheidungen. Oder sind diese gar nicht so irrational? Zukünftiger Konsum unterliegt schließlich grundsätzlicher Unsicherheit. Menschen wissen nicht, ob sie morgen noch da sind, deshalb sind sie eben ungeduldig. Im Grunde sind wir wie Homer Simpson, der dieses Kapitel mit hellsichtigen Worten vorwegnahm. That's a problem for future, Homer. Man, I don't envy that guy. Der egozentrische Magnetismus des Status quo scheint immer größer als jedes Angebot, das eine bessere Zukunft verspricht, zumindest wenn wir kollektiv handeln. Im Individuellen können Menschen zwar sehr vernünftig sein, indem sie sparen und ihr Hab und Gut für schlechte Tage bewahren. Die Landwirtschaft mit ihrer geduldigen Mechanik von Saat und Ernte, von guten und mageren Jahren hat uns das Vorsorgen gelehrt. Doch im Kollektiv macht uns unser Misstrauen gegenüber anderen einen Strich durch die Rechnung. In dem Moment, wo etwa unser Gewinn davon abhängt, dass die anderen Marshmallow-Kandidatinnen sich auch beherrschen, wir aber keine Informationen darüber haben, ob sie das wirklich tun, sind wir verführt, unseren Marshmallow zu essen. Und wenn die Marshmallows ein gemeinsam verwaltetes Gut sind, so wie beispielsweise das Klima oder unsere Gesundheit in einer Pandemie, wird es immer Menschen geben, die sich maßlos daran bedienen. Kurzum, die Erzählung, dass sich Kooperation lohnt, kann noch so überzeugend sein. Der egoistische Affe ist oft stärker, weil er vom Egoismus der anderen überzeugt ist. In repräsentativen Demokratien sind Politikerinnen nicht anders als Homer Simpson. Ihre Probleme sind in der Regel auch eher kurzfristig und blicken selten über die nächste Wahl hinaus. Doch für ihre Entscheidungsfindung kommt eine weitere Ebene hinzu. Stellen wir uns unsere Repräsentanten als Lokführer eines Zuges vor. Dieser rast mit hoher Geschwindigkeit auf eine Engstelle zu. Just dort stehen 5 Bauarbeiter auf den Gleisen. Die Lokführer versuchen, sie zu warnen, doch vergebens. Die Arbeiter tragen Gehörschutz und wenden dem nahenden Zug den Rücken zu. Doch da sehen die Lokführer eine Weiche, die man noch rechtzeitig umlegen kann. Allerdings führt sie auf eine andere Schiene und dort stehen ebenfalls Menschen, aber nur 2. Auch diese beiden können nicht mehr gewarnt werden. Sollten unsere Lokführer nun die Weiche umlegen und somit die 5 Menschen retten, dafür aber die anderen beiden töten? Dürfen sie so utilitaristisch entscheiden und den Saldo von 3 geretteten Menschenleben zur Maxime ihres Handelns machen? Dieses moralphilosophische Problem nennt man Trolley-Problem, vom englischen Wort Trolley, der Waggon. Politikerinnen sehen sich heute einem Trolley-Problem zwischen Gegenwart und Zukunft gegenüber. Nur ist das Umstellen der Weiche mit sehr viel Geld und Energie verbunden, sodass die Frage keine rein ethische, sondern auch eine ökonomische ist. Stellen Sie heute die Weichen und sorgen dafür, dass später viel weniger Schaden entsteht? Oder lassen Sie den Zug einfach fahren, sparen heute den Aufwand und schauen dann, wie schlimm es wirklich wird. Diese Frage führt direkt zum viel diskutierten Präventionsparadox, auf das Virologinnen zu Beginn der Pandemie immer wieder hingewiesen haben. Wer präventiv handelt, schützt die Gesellschaft vor künftigen Schäden, kann jedoch nie beweisen, wie notwendig und richtig die Prävention gewesen ist. There's no glory in prevention, pflegte Christian Drosten zu sagen. In der Kombination all dieser Faktoren entwickeln spätmoderne Gesellschaften einen starken Gegenwartsvorzug. Kollektiv sind wir Future Homer.